Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Herzlich willkommen hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Anfang August fand in der Neuköllner Weisestraße eine große Kundgebung statt vor dem geräumten Syndikat. Es war der Jahrestag der Räumung, der 7. August. Am 7. August 2020 haben über 2000 Polizisten für eine Briefkastenfirma aus Luxemburg eine gut gehende, seit vielen Jahrzehnten funktionierende Kiezkneipe geräumt, die ein Treffpunkt für viele Menschen war, um dort ein zugemauertes Nichts durchzusetzen, was es bis heute darstellt. Diese Briefkastenfirma gehört zum Firmenverbund von Pierce Global Real Estate Unlimited aus den UK, aus England. Das ist ein großer Immobilienkonzern, der durch Steuervermeidungstricks aller Art eigentlich notorisch, zumindest in Berliner Medien, inzwischen bekannt ist. Die Kundgebung fand statt von Freundinnen und Angehörigen des Kneipenkollektivs Syndikat, was dort geräumt worden war. Und im Folgenden wollen wir heute in der Sendung auf die Redebeiträge und auch auf die kulturellen Darbietungen, die es dort gab, weiter eingehen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Zum Anfang hört ihr hier ein wenig Radau von der Band Es war Mord, die dort aufgetreten ist. Wie ihr es bei Radioaktiv Berlin ja gewohnt seid, sind die Audioaufnahmen in gewohnt grauseliger Qualität. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. So sieht's aus und wir beschäftigen uns heute mit einer Kundgebung, die am 7. August 2021 in der Weisestraße in Neukölln stattfand. Anlass war die Zwangsräumung des Syndikats, aber auch der ganze Terror, der sich für Mieterinnen und Mieter in Form von Mieterhöhungen und Verdrängung darstellt. Vieles wurde dort geredet. Fangen wir gleich an mit einem Redebeitrag der Akelius-Mieterin-Vernetzung. Aber jetzt kommen wir zu einer Pandemie, die mindestens genauso gefährlich ist, aber gegen die wir uns nicht mit Maske und Impfung und so einem Scheiß schützen können, sondern die seit Jahrhunderten grassiert, die viele von uns betrifft, den Dreckskapitalismus. Und dazu werde ich euch jetzt einen Redebeitrag verlesen von der Akelius-Mieterinnen-Vernetzung, die es heute leider nicht geschafft haben, persönlich vor Ort zu sein. Deswegen werde ich den jetzt hier vortragen, damit auch der Inhalt wenigstens da ist. Hallo Neukölln, hallo Weisestraße, hallo Syndikat. Seit 3,5 Jahren vernetzen und organisieren wir Mieterinnen uns gegen Akelius. Dabei ist ganz klar, wir haben uns den Konzern als Vermieter nicht ausgesucht, sondern Akelius hat unsere Häuser gekauft oder nutzt unsere Not aus und zwingt uns teure und knebelnde Mietverträge auf. Seit 2006 ist Akelius in Berlin auf Einkaufstour und treibt die Mieten auf bis zu 40 Euro kalt pro Quadratmeter aggressiv nach oben. Das meinte ich mit Kapitalismus. Und so. In den ersten 5 Jahren hat sich der Konzern noch nicht für Neukölln interessiert, sondern hat vorzugsweise Großsiedlungen am Stadtrand und Häuser in den Gentrifizierungs-Hotspots City West und City Ost gekauft. Doch seit 2011 ist Akelius auch in Neukölln auf Kiezzerstörung aus. Allein hier in der Weisestraße hat sich der Konzern seitdem 3 Häuser unter den Nagel gerissen. Die Nummern 14, 18 und 34. Im gesamten Schillerkiez sind es 17 Häuser. Und schon letztes Jahr lief bei allen diesen Häusern, bis auf einem, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen. Anfang des Jahres haben wir Akelius-Aktivitäten beobachtet, die einen Megaverkauf ankündigen. Seit Ende Juni ist es nun auch offiziell. Der Konzern will sich aus Berlin zurückziehen und verstärkt nach Nordamerika gehen. Wir finden beides doof. Einen profitablen Weiterverkauf unserer Häuser an den nächsten Spekulanten und dass Akelius die Mieterinnen in Kanada und den USA stressen will. Niemand sollte Akelius als Vermieter ertragen müssen. Wirklich niemand. Stattdessen gehört Akelius enteignet und aufgelöst. Denn das Akelius-Geschäftsmodell steht gegen jede fortschrittliche soziale, menschliche und ökologische Perspektive. Da Akelius aber jetzt verkaufen will, kommt für uns vermutlich die Abstimmung über die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. zu spät. Und auch das hoffentlich bald darauf folgende Vergesellschaftungsgesetz. Deshalb fordern wir, dass alle Akelius-Häuser konsequent weit unterhalb des spekulativen Marktwertes kommunalisiert bzw. rekommunalisiert werden. Denn viele unserer Häuser waren einst kommunal oder wurden mit öffentlichen Mitteln saniert und fast alle haben wir mit unserer Miete schon mehrfach abbezahlt. Unsere Forderungen haben wir in einer Petition ans Abgeordnetenhaus gestellt. Denn Akelius soll auf gar keinen Fall Gewinn aus dem Weiterverkauf unserer Häuser erzielen. Spekulation darf nicht belohnt werden. Im Gegenteil, das Zocken mit unser aller Grundbedürfnis und dem Menschenrecht auf Wohnen muss ein für alle Mal nachhaltig und sozial gerecht beendet werden. Und das geht nur, wenn Akelius und Co. nie wieder auch nur ein einziges Haus besitzen dürfen. Egal wo. Und wenn der ganze Profit, den sie auf unseren Rücken gemacht haben, vergesellschaftet und sozial gerecht verteilt wird. Jetzt können wir applaudieren, das ist gerade immer zu früh. Akelius, Piers Global, Deutsche Wohnen, Covivio, Vonovia, Heimstaden, Blaschko und wie sie alle heißen, sie alle gehören enteignet und vergesellschaftet. Und zwar jetzt. Und wenn es endlich soweit ist, dann zieht das Syndikat wieder in seine Räume ein. Wir Verdrängten und Vertriebenen ziehen in unseren Kieze zurück. Die Obdachlosen, Wohnungslosen und Wohnungssuchenden ziehen in den spekulativen Leerstand. Und dann hat der verdammte Mietenwahnsinn endlich ein Ende. Dafür kämpfen wir und schicken unsere solidarischen Grüße an alle Mieterinnen, hier und überall. Stop Gentrifizierung, stop Mietenwahnsinn, stop Akelius worldwide. One struggle, one fight. Und wo wir gerade bei dem ganzen Thema Mietenwahnsinn, Mietenirrsinn und der ganze Schwachmarkenkapitalismus sind, kommt jetzt ein Redebeitrag des Bündnisses Mietenwahnsinn, wo hoffentlich viele von euch schon von gehört haben, noch mehr auf den Demos waren und auf der nächsten Demos noch viel, viel mehr dazukommen, weil nur durch den Druck auf der Straße schaffen wir es, dass sowas wie der Mietendeckel eingeführt wurde, auch wenn er wieder zurückgenommen wurde. Nur durch den Druck der Straße schaffen wir die Vergesellschaftung. Nur durch unseren Druck auf der Straße schaffen wir es, dass wir hier alle weiter leben können. Danke euch. Hallo? Genau, die Häuser denen, die sie brauchen. Die Mieten sind viel zu hoch. Jeden Tag werden hier Menschen zwangsgeräumt in dieser Stadt, nur weil sie die überteuerten Mieten nicht zahlen können. Immer mehr Menschen landen auf der Straße, wohnungslos, obdachlos. Diverse Projekte wurden geräumt, diverse sind bedroht. Am 24. August soll der Buchladen Kisch & Co. in der Oranienstraße durch die Bullerei geräumt werden. Lasst uns das verhindern. Wir sind verdammt wütend. Seit Jahren leben wir hier mit überhöhten Mieten. Vor allem die Menschen unter uns, die wenig Einkommen haben. Und bestimmte Konzerne scheffeln Millionen und Milliarden. Wir finden das zum Kotzen. Am 11. September soll es wieder eine große Mietendemo hier in Berlin geben. Hierfür brauchen wir dringend Vorbereitung bei der Unterstützung. Wir treffen uns jeden Dienstag 19 Uhr im Kiezanker in der Kufi-Straße in Kreuzberg oder schreibt uns eine Mail an mail@mietenwahnsinn.info. Wir brauchen einen vielfältigen Widerstand. Demonstrationen sind eine Sache. Es ist wichtig, dass wir uns vernetzen, von unten, in den Häusern, in den Straßen. Lasst uns tagsüber demonstrieren und lasst uns auch gelegentlich nachts wütend um die Häuser ziehen. Wir sind vernetzt mit anderen Initiativen und Bündnissen, die größere Demonstrationen in den nächsten Monaten planen. Am 21.08. gibt es eine große Demonstration für Umverteilung von oben nach unten. Am 4. September gibt es die große Demonstration von Unteilbar für eine solidarische Gesellschaft. Am 11. September gibt es die große Mietendemo. Am 18. September eine große Demonstration gegen Privatisierung. Am 24. September ist globaler Aktionstag von Fridays for Future für eine gerechte, solidarische und klimagerechte Gesellschaft. Und natürlich am 26.09. werden viele von uns ihr Kreuz machen bei der Abstimmung über Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir wollen eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Hier in Berlin, aber überall. Das heißt für uns auch, Festung Europa zerschlagen, Abschiebungen bekämpfen, globalen Kapitalismus angreifen. Vielen Dank. Radioaktiv Berlin, ihr hört einen Beitrag oder einen Bericht von der Kundgebung in der Weisestraße am 7. August 2021. Wir hatten jetzt zum Schluss einen Redebeitrag vom Mietenwahnsinnbündnis gehört, vorher von Mieterinnen und Mietern der Akelius-Vernetzung. So, jetzt hatten wir erstmal sehr viele Wortbeiträge, machen wir etwas Musik und zwar ein Song von Jock, der ist dort ebenfalls aufgetreten. Viel Vergnügen. Wasserwerfer und Räumpanzer und über 1000 Bullen. Ich glaube, wir sind umstellt und wir sind hier fast allein. Ich weiß nicht, was das soll und woher die alle kommen, doch ich habe noch eine Waffe, die ich immer bei mir trage und die heißt Trotz. Und ich bin trotzdem hier und ich kann lachen. I got no fear. Auch wenn das alles nichts bringt, nach Niederlage stinkt, ist es so lange nicht verkehrt, auf dem zu beharren, was hier unpopulär scheint, wovon ihr kaum noch irgendwer träumt, worum sich kaum noch jemand schert, weil sich die Blödheit so vermehrt. Ich überbrücke diese Scheißzeit mit Trotz. Und ich kann fliegen. Ja, Mann. Du mit deinem Markenshirt und deinem Marken-Iro, du siehst aus wie irgendjemand aus dem Otto-Katalog. Du schaust abfällig rüber und guckst mich an. Du bist jung und ich bin alt, doch was ich hab, hast du nicht, denn ich hab Trotz und du bist angepasst. Und auch noch stolz auf diesen Markenquatsch. Wie langweilig ist das Leben, wenn du alles frisst und schluckst, ohne dich nur zu erheben gegen das, was juckt und was hier unpopulär scheint, wovon dir kaum noch irgendwer träumt, worum sich kaum noch jemand schert, weil sich die Blödheit so vermehrt. Ich überbrücke diese Scheißzeit mit Trotz. Ich kann auch mal ein paar Moves machen zwischendurch. Direkt die Triple 20. Obdachlose trinken Bier im Einkaufsparadies. Andere lungern gerade rum, die heißen hier Securities. Und die fordern die Trinker auf, sich schnellstens zu entfernen. Und da gibt es nur eine Antwort und die hören die gar nicht gern und die heißt Trotz. Und wir sind trotzdem hier und wir können lachen und wir trinken Bier. Wir machen alles dreckig, nur weil ihr es sauber wollt. Wir sind nicht steril und eckig, sondern etwas angeprollt. Und Armut ist nicht witzig und die Kälte scheiße hart, genau wie jeder miese Blick. Für uns ist gar nichts mehr privat. Hey Leute! Wenn ich mich hier so auf die Bühne stelle, ein bisschen quatsche, ein bisschen Akkordeon spiele, dann ist das für manche Leute genauso interessant wie so ein ganzer Sack Zement. Doch dann plustere ich mich auf, ich mache mich breiter als ich bin, bewahre mir die Anarchie in meinem Kopf als Utopie und meinen Trotz. Und ich bin trotzdem hier. Und ich wünsche euch viel Spaß die nächsten 8 Stunden. Die spiele ich aber nicht allein. So, Akkordeon, A-Moll, Wechselbass, D-Moll, E7, A-Moll. Ganz schön virtuos, oder? Das ist gut. Das J-A-B-C. A, A, Antikapitalista, B, wilde Banden gegen die Faschisten, C, wie das Chaos, das wir öfter haben müssten, D, damit die Doofen ihre Ordnung mal vermissen, E, E, Elektropunk-Pose, F, Falafelfett mit Soße, G, G, G, und da drüben, H, H, ich hab mehr Bock auf Süden, I, I, Idealismus, K, K, Kapitalismus muss nicht, L, L, libertäre Tage, M wie Militanz, das ist immer die Frage. Natascha nimmt den Zug gern, oh, und ich schon wieder Fluglärm, P, Panik auf der Rollbahn, Q, Quatsch wird sich voll, Mann, R, R, reiß die Mauer nieder, wir singen um Appellieder, tun wir uns erheben, für ein unverblühtes Leben, V, V, V wird sich verzagen, W, W, wir wollen noch mal was wagen, X und Y, noch einmal von vorne, X und Y, ja, noch einmal von vorne, A, A, Antikapitalista, B, wilde Banden gegen die Faschisten, C, wie das Chaos, das wir öfter haben müssten, P, damit die Doofen ihre Ordnung mal vermissen. Vielen Dank. Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin zu hören auf der 88,4 UKW und in Brandenburg, vor allen Dingen in der Region um Potsdam, auf der 90,7. Wir berichten über das Weisestraßen-Kundgebungsgeschehen, was am 7. August 2021 dort in Neukölln stattfand. Vertreten vor Ort waren viele Gruppen, die sich solidarisch auf das geräumte Syndikat und seinen Kampf gegen Pierce Global Real Estate Unlimited verhalten haben, aber natürlich auch über ihre eigenen Kämpfe und Dinge berichtet haben, denn in Neukölln ist ja ein wahrer Goldrausch, was zumindest das Interesse von Immobilienkonzernen, Spekulanten und Baufirmen angeht. Eine Innie, die schon oft in dieser Sendung zu hören war, ist die Hammerplatz-Innie. Die versuchen sich gegen die Pläne von Bensko und dem Karstadt Neubau oder Umbau oder wie auch immer er jetzt heißen soll, zur Wehr zu setzen, was da los ist, das hört ihr jetzt. Hallo, mein Name ist Joachim, ich wohne seit 83 des letzten Jahrhunderts im Reuterkiez, im Maybachufer und mache auch mit bei der Hermerplatz-Initiative. Worum geht es, die Hermerplatz-Initiative? Wir wehren uns gegen Abriss und Neubau von Karstadt-Hermannplatz. Karstadt, der Karstadt-Konzern dahin, stecken Signer Immobilien und dahinter steckt René Benko, ein Richter Geldsack aus Österreich, dem gehören also 5 Milliarden Privatvermögen und der will das abreißen lassen, der will da so eine Art Superkaufhaus hinsetzen, wobei auch gesagt werden muss, da soll Karstadt nur noch ein Drittel Verkaufsfläche haben, die übrigen Verkaufsflächen sollen dann untervermietet werden an Edelketten, an irgendwelche Rechtsanwälte, an Ärzte, an irgendwelche Geschäfte, die auf jeden Fall teure Gewerbemieten zahlen können. Und wir befürchten eben, dass sich die ganze Gegend dadurch in den ganzen Kiezen rund um Hermannplatz weiter verteuert. Das ist von gegenseitiger Prozess, wenn da so ein Edelkaufhaus hinkommt. Ich kann das wirklich beurteilen, als ich mit meiner Familie 83 da einzog in den 1000 Maybachufer, Das war eine ganz, ich sag mal, ruhige, fast graue Wohngegend. Fast wollte da gar keiner hingehen. Heute ist das angesagt. Heute sind also diejenigen da, die sich jede Eigentumswohnung kaufen können, die jede Mieterhöhung tragen können, etc. Und darum dreht es sich, dass wir zumindest versuchen wollen, dass wir mithelfen wollen mit anderen Initiativen, diese Entwicklung zu stoppen, indem wir also uns gegen diesen Abriss und Neubau wenden. Jetzt gucke ich mal kurz auf mein Spickbrett. Ja, ich sage das mal so, es geht auf jeden Fall, das ist so ein Kernsatz bei uns, es geht auf jeden Fall um eine Auswechslung, perspektivisch um eine Auswechslung der Mieter des Kleingewerbes und wenn man so will, auch der Käuferschaft rund in den Kiezen und um Hermannplatz. Also eine andere Käuferschaft soll hinkommen und das ist sozusagen, irgendwann haben wir Verhältnisse wie im Prenzlauer Berg und irgendwann haben wir Verhältnisse, ich war einmal in London vor ein paar Jahren, also an die Preise denke ich heute noch, irgendwann haben wir Londoner Verhältnisse oder auch Pariser Verhältnisse und das muss man versuchen zu verändern. Neuerdings heißt es übrigens beim Signa-Konzern, nein, wir reißen nicht ab, nein, wir reißen nicht, wir entkernen nur. Aber die Entkernung, wer sich die Grafiken anguckt im Internet, auf den Webseiten des Konzerns, da bleiben bloß noch ein paar Streben übrig und das läuft letztendlich auf dasselbe hinaus, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich mache das mal ein bisschen runter hier oder ich muss größer werden. Ja, deswegen sind wir weiter aktiv von der Hermannplatz-Initiative. Wir sammeln Unterschriften, wir sind zurzeit bei 5.300. Wir stehen jede Woche vor Karstadt, Hasenheide, neben dem Kartoffelpufferstand. Die meisten werden das kennen und sammeln Unterschriften und haben eigentlich bisher seit 2019 machen wir das eigentlich ganz gute Erfolge. Aktuell ist noch zu sagen, der Senat hat also oder plant und wird auch durchführen, jetzt so ab August, September, ein sogenanntes Masterplanverfahren. In diesem Masterplanverfahren geht es darum sozusagen nochmal zu ergründen, was sind die Gründe, die für einen Abriss oder gegen einen Abriss sprechen. Da wird es zu einer Grundlagenermittlung kommen. Und das Ganze soll also, da sollen alle möglichen Initiativen und Gruppen und natürlich Signa Immobilien sollen eingeladen werden. Wir stehen diesem Verfahren sehr skeptisch gegenüber, weil wir glauben, aber Glaube heißt eben nicht Wissen, aber wir glauben erstmal, dass jetzt letztendlich die Entscheidung schon getroffen wurde, weswegen wir uns also die Sache sehr kritisch angucken, dann soll dieses Verfahren auch noch online ablaufen. Also wenn wir uns überhaupt irgendwas vorstellen können, dann soll das ganze Bürgerbeteiligung auf dem Hermannplatz stattfinden, wo Bürger, wo Mieter, wo Kleingewerbetreibende dann ihre Meinung sagen können. So, das wäre erstmal alles für heute. Ich danke euch und wünsche noch viel Vergnügen. Mamma mia, mi chiamo gatto, bella ciao. Rotten Joysticks aus Neukölln, hier in einer Aufnahme vom 7. August 2021 in der Weisestraße Neukölln, wo eine Protestkundgebung gegen Verdrängung, steigende Mieten am Jahrestag der Räumung der Kiezkneipe Syndikat stattfand. Wir berichten heute die ganze Sendung über von dieser Kundgebung. Als nächstes hört ihr einen Bericht von der MieterInnen-Gewerkschaft. Ich habe liebe Grüße von der MieterInnen-Gewerkschaft. Genau, ich bin Mio, aber ich will auch ein paar persönliche Worte sagen. Ich habe selber bis vor kurzem hier gewohnt in dem Kiez. Das ist über auch mein Wohnzimmer und es fehlt und ich bin wütend, dass es weg ist. Gleichzeitig bin ich aber froh, dass ihr alle heute hier seid, dass wir alle hier sind, denn gleichzeitig ist der Kampf um das Syndikat trotzdem ein Erfolg. Vielleicht werden manche sagen, okay, man kann sich alles schön saufen, auch wenn es ohne das Syndikat schwerer geworden ist, aber ich will euch sagen, warum es so ist. Wir leben in einer Stadt, in der die Machtverhältnisse klar von Seiten der VermieterInnen sind. Sie bestimmen die Politik macht Versprechen an uns und hält sich dann doch nicht dran. Gleichzeitig sehen wir, dass überall Verdrängung vor sich geht. Man muss sich ja bloß die Herfurtstraße angucken. Überall kommt es zu Verdrängung, die meistens still und leise ist. In dem Moment, wo wir uns den Kampf annehmen, indem wir eines unserer Wohnzimmer verteidigen, eine unserer Wohnungen verteidigen, sind wir schon dabei, auf einem richtig guten Weg zu sein. Denn wenn jede Zwangsräumung so ablaufen würde wie die vom Syndikat, dann würde es nicht mehr so leicht vonstatten gehen mit der Verdrängung dieser Stadt. Gleichzeitig hat auch die Räumung des Syndikats und der Widerstand dagegen vor allem viel für den Kiez gebracht. MieterInnen haben sich selber gemerkt, okay, wir können uns wehren, wir können kämpfen, wir müssen uns nicht einfach so hinnehmen. Und genau da wollen wir als Gewerkschaft ansetzen. Denn die MieterInnen sind stark vernetzt, die VermieterInnen sind stark vernetzt, agieren international, doch wir sind es noch nicht. Gleichzeitig können wir auch nicht mehr auf die Politik warten und auf deren Versprechen. Deshalb ist es an uns, uns selbst zu organisieren. Organisieren wir uns in den Häusern, in Hausgemeinschaften, organisieren wir uns in ganzen Straßen und darüber hinaus. Was wir vor allem als Gewerkschaft anstreben, ist eine Organisierung über Eigentümerstrukturen hinaus. Das heißt, wir bauen gerade Vernetzung auf, zum Beispiel bei Heimstaden, ein großer neuer Immobilienkonzern, von dem ihr vielleicht gehört habt, oder ganz aktuell bei Blatschko, vielleicht einer der beschissensten Hausverwaltungen Berlins. Genauso ist für Peers Global eine Vernetzung in den Kinderschulen, habe ich gehört. Genau. Und da ist es, wo wir ansetzen wollen. Wir wollen zusammentun, Druck auf die VermieterInnen ausüben, vielleicht irgendwann anfangen mit symbolischen Mietstreiks, irgendwann kommen wir zu richtigen Mietstreiks und dann übernehmen wir die Häuser. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam setzen wir unsere Interessen durch. Denn es kann einfach nicht sein, dass Wohnungen, dass WG-Zimmer mittlerweile 500, 600 Euro kosten, dass Leute ihre Wohnzimmer verlieren. Diese Straßen hier sind unser Zuhause, wir wohnen hier, wir leben hier, sie gehören zu unserem Leben und wir lassen uns nicht einfach so wegnehmen. Deshalb, wir haben das Syndikat verloren, aber wir haben eine ganze Stadt zu gewinnen. Organisiert euch! Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Should you ever recognize her? I'm being Slamtilt hier auf Radioaktiv Berlin, eine alte Punkrock-Band aus Berlin, auch mit Schwerpunkt in Neukölln rund um die Weisestraße. Sie haben ebenfalls dort gespielt auf dieser Kundgebung am 7. August 2021. Leider habe ich keine Live-Aufnahme machen können, deswegen hier von einer alten LP von ihnen aus dem Jahre 1997, der Song Another World. Und wir machen weiter mit unserer Berichterstattung von der Kundgebung. Als nächstes werden wir einen Beitrag hören über die Seebrücke, denn wie sagte die Moderatorin, die diesen Beitrag einführte, Solidarität ist grenzenlos und mit allen, die gegen Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen, und es gibt wahrscheinlich keinen deutlicheren Kampf als den von geflüchteten Menschen gegen das Frontex-Grenzregime und die Todesgefahr, die im Mittelmeer auf sie lauert, und den Diktaturen von Europas Gnaden, die aus kolonialistischen Bedingungen heraus die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören und die Menschen überhaupt erst zur Flucht bringen. Hört selbst. Ja, danke erstmal für die gute Einführung hier und danke an euch, dass ihr alle hier seid für die gute Sache. Ich soll euch schon mal von der Sea-Watch 3 vom Mittelmeer solidarische Grüße für den Kampf ums Syndikat übermitteln. Die Sea-Watch 3 befindet sich im Moment mit 258 Personen an Bord, die in verschiedenen Rettungseinsätzen über die Tage gerettet werden konnten, in Italien, in italienischen Hoheitsgewässern, auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Oh, ich gucke mal so ein bisschen rum, es scheint euch irgendwie auch bekannt vorzukommen. Ist es auch, es ist bekannt. Es ist nämlich ein typisches System, was dahinter steckt. Eine Rettung findet statt von der zivilen NGO-Seite und danach ist erstmal Schweigen im Walde. Die Leute werden auf den Schiffen gehalten und letztendlich einem psychologischen Terror ausgesetzt, in dem ein ständiges politisches Spiel mit ihnen gespielt wird. Und dieses System der Abschreckung sehen wir überall. Wir sehen es, dass allein in diesem Jahr schon über 1100 Menschen bei dem Versuch, über das Mittelmeer zu fliehen, in eine sichere Gegend zu kommen, aus unwegbaren Situationen letztendlich, wie wir alle Sie vielleicht gar nicht kennen. 1100 Menschen sind gestorben, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr um diese Zeit. Und das sind natürlich nur die offiziellen Zahlen. Geschätzt sind es wahrscheinlich wesentlich mehr. Es ist auch so, dass über 18.000 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, durch die sogenannte libysche Küstenwache zurückgeführt wurden, völkerrechtswidrig, abgefangen und wieder zurück nach Libyen verbracht wurden. Ein Land, in dem Bürgerkrieg herrscht, in dem letztendlich auch Menschenrechte täglich mit den Füßen getreten werden. Und das auf Geheiß Europas. Niemand regt sich darüber auf, auch wenn sowas passiert, kurz vor Malta, kurz vor Italien, also weit außerhalb der libyschen Hoheitszonen. Dies ist System. Das ist ein System der Menschenverachtung. Und gleichzeitig sehen wir, dass Politikerinnen sich auf die Schenkel klopfen für 70 Jahre Genfer Konventionen und sich freuen darüber, wie großartig wir die Menschenrechte hier in Europa verteidigen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Abschreckung, die Todesfolge und letztendlich das Europa, das ein sehr dreckiges Gesicht hier hat und letztlich nur versucht, die eigenen Freunde zu retten. Wir müssen sagen, das ist eine schlimme Nachricht. Das System ist allerdings auch menschengemacht und das ist vielleicht die gute Nachricht. Wenn Politikerinnen von der CDU, von unserer Regierung dafür verantwortlich sind, dann kann dieses System auch verändert werden, indem wir auf der Straße, indem wir auch bei Abstimmungen, das heißt bei den Wahlen, entsprechend unsere Stimmen abgeben und ihnen zeigen, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind, dass Menschen daran zu hindern, anderen das Leben zu retten, nicht kriminell ist, dass es notwendig ist, freie Räume zu erhalten, unter anderem wie das Syndikat, damit wir hier diskutieren können, damit wir hier Strategien gegen diese menschenverachtende Politik auch entwickeln können. Wir sind hier alle gemeinsam solidarisch mit dem Syndikat. Wir sind hier alle gemeinsam solidarisch mit den Leuten, die fliehen müssen. Und wir sind hier für eine, einen sicheren Zugang zu letztendlich Hilfe. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle Sea-Watch und andere Hilfsorganisationen weiter unterstützt, dass ihr weiter solidarisch das verfolgt, was auf dem Mittelmeer passiert. Und wir wünschen dem Syndikat jetzt wirklich alles Gute. Und jetzt geht es einfach weiter mit Gesang. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, muss ich sagen. Danke. Modern bars, fancy, mighty, funny gear. Free and wild, Syndicat. Pricey drinks, they won't sell beer. Free and wild, Syndicat. Trendy surface is all their style. Free and wild, Syndicat. Oh, very clever, but it just ain't right. Free and wild, Syndicat. Syndicat. Oh, Syndicat. And the roof on fire all through the night. Real estate sharks, they come and go. Revolution, free to share. People's lives, they don't wanna know. Revolution, free to share. Selling them flats just like chalets. Revolution, free to share. Once the town is sold, they go their ways. Revolution, free to share. Syndicate, oh, syndicate. And roof on fire all through the night. Sing you a song of work on long way, not no place for crew at Syndicat, you know. Revolution, free to share. They raised their voice, didn't like that show. Revolution, free to share. Affordable drinks and open house. Revolution, free to share. Fucking Nazis were not allowed. Revolution, free to share. 1,000 people roamed the streets, but the law they could not be. Tear gas floating through the air, all for a ruthless billionaire. spirit of this crummy lad. Stand by with your credit card. Keep that face and say it loud. That the revolution is possible. Syndicat, and the roof on fire all through the night. Sing you a song of a world gone wrong, where you got no place for a politician. Listen at night and you might hear revolution, dream to share. Ghostly sound in a quiet ear. Revolution, dream to share. Is it a ghost from the distant past? Revolution, dream to share. Or just a breeze in the linen trees? August came, the cops went wild. Blue lights flickered through the night. Come on, people, let's unite. Never ever give up the fight. Come on, people, let's unite. Never ever give up the fight. Come on, people, let's unite. Never ever give up the fight. Sing the car, oh, sing the car. And the roof on fire all through the night. Sing you a song of a world gone wrong. We've got no place for politics. Syndicat, and the roof on fire all through the night. Sing you a song of a world gone wrong, where you got no place for a politician. Ihr hört die Shanty-Crew Kreuzberg gerade hier in Radioaktiv Berlin. Diese haben ebenfalls einen Auftritt gemacht dort auf dieser Kundgebung am 7. August. Und das war ein spezieller Song, den sie über das Syndikat geschrieben haben. Allerdings ist das keine Aufnahme von dem Straßengeschehen. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, weil die Tonqualität ist deutlich besser. Das ist Teil eines Soli-Samplers, der auch am selben Tag erschien und inzwischen seine Kreise in Berlin zieht. Eine Vinyl-Schallplatte mit sehr vielen Songs von Bands in und rund um das Syndikat, die über die Jahre sich dort getroffen haben, eine Verbundenheit mit der Kneipe haben, Songs gemacht haben, teilweise sogar aus anderen Ländern, aus den USA, aus England ist was dabei, aus Gardi. Und dieser Sampler wurde an dem Tag auch vorgestellt und ist seitdem an mehreren Orten in Berlin zu haben. Ich persönlich weiß zwei Orte, wo es ihn gibt. Das ist der English Traders, auch in der Weisestraße, gleich neben dem ehemaligen Syndikat gelegen. Oder aber der Buchladen Schwarze Risse im Kreuzberger Mehringhof. Auch dort ist er zu haben. Es gibt ein Booklet dazu, einen Poster, sehr viele andere Gimmicks und natürlich auch Download-Codes für alle, die das gerne auch nochmal digital und nicht nur auf Vinyl haben. Und die Erlöse dieses Samplers sind dazu gedacht, die Repressionskosten im Kampf für den Erhalt von bedrohten Projekten zu tragen. Die sind nämlich sehr zahlreich und wir werden in den nächsten Sendungen bestimmt immer mal wieder einen Song davon hören, wahrscheinlich auch noch heute in der Sendung, wenn ich es schaffe. Jetzt wollen wir mal etwas genauer auf das Syndikat selbst eingehen. Es wurde natürlich auch eine Rede vom Kneipenkollektiv selbst gehalten, aber wir möchten heute mal einen anderen Beitrag spielen, und zwar Terra von der VVN erhielt einen sehr persönlichen Redebeitrag, warum ihm das Syndikat fehlt, und auch wenn es bestimmt noch viele andere Gründe gibt, warum das Syndikat fehlt, dann ist das doch ein ganz triftiger, den er hier nennt, und hört selbst. Ja, hallo liebe Leute hier in der Weisestraße. Ich bin der Terra von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten und Antifaschistinnen. Ich wollte heute gar nicht so einen großen politischen Vortrag oder so halten, sondern vielleicht das Ganze ein bisschen persönlicher machen. Wenn ich hier so runtergucke heute, dann sieht es erstmal so aus wie jedes Jahr. Wir sind in der Weisestraße, es gibt ein Straßenfest. Nette Leute sind da, aber trotzdem habt ihr sicherlich, genauso wie ich, ein großes Loch im Herzen irgendwie so, weil vor einem Jahr das Syndikat geräumt wurde. Wenn ich manchmal hier abends mit dem Fahrrad lang radel, gucke ich dann rüber auf die rechte Seite, da kriege ich ganz, ganz, ganz schlechte Laune. Ja, das darf eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt gerade neue Bierdeckel von der VVN, die habe ich heute vergessen. Die hätte ich so gerne heute dem Syndi vorbeigebracht. Mal gucken, vielleicht gibt es ja bald eine Gelegenheit. Ja, was ist vielleicht die Verbindung von Antifaschismus und dem Syndikat und der Weisestraße? Für mich ist das ganz einfach. da, wo es linke, solidarische Orte gibt, da, wo sich Leute treffen können, ungezwungen, mit Freundinnen und Freunden, wo es eine linke, solidarische Umgebung gibt, da hat Faschismus und Rassismus immer einen schweren Stand. Wir haben letztes Jahr getwittert zur Räumung: Liebe Leute, kommt heute Abend in unser antifaschistisches Vereinsheim in der Weisestraße. Ja, in der Weisestraße, das war einer der ersten Tweets, die von Rechten total beschossen wurden. Ungefähr 150 Kommentare zu dem Tweet, weil die Leute eingeladen haben auf 8 Cola und 8 Bier. Okay, die Rechten haben das gleich kapiert. Die Rechten haben sich gefreut, dass das Syndikat geräumt worden ist. Berlinweit, deutschlandweit, das ging da rum. Hetze gegen das Syndikat, Sympathie für die Polizei. Und da sind wir wieder beim Antifaschismus. Uns fehlt das, euch fehlt das, mir fehlt das Syndikat. Die VVM-WDA ist gegründet worden von Leuten, die den Faschismus überlebt haben, die gegen den Faschismus gekämpft haben. Und auch sie wissen, wie wichtig es ist, solidarische Räume zu haben, um zu leben, um zu überleben, um sich abzusprechen. Und den Sindi haben wir dann ja auch später in den letzten Jahren so einiges ausbaldowert. Antifa-Demos und Kundgebungen geplant beim guten, billigen Bierchen. Und das fehlt. Das fehlt nicht nur hier. Es fehlt uns nicht das Syndikat, es fehlen uns auch all die ganzen anderen Räume, Häuser und Projekte, die uns in den letzten Jahren verloren gegangen sind. Ich brauche sie nicht aufzuzählen, ihr wisst es alle. Also in den 90er Jahren, da erinnere ich mich nochmal, gehe ich ein bisschen zurück, ist gerade sozusagen in der ehemaligen DDR die Straßen von Neonazis beherrscht wurden, da war das immer da anders, wo es eine linke Kneipe oder ein linkes Jugendzentrum gegeben hat. In diesen Orten haben die Nazis kaum Fuß fassen können. Oder wenn sie Fuß gefasst haben, sind sie wieder rausgeworfen worden. Aber genau dafür braucht man Räume wie das Syndikat oder auch ein kleines Jugendzentrum in Mecklenburg-Vorpommern. Um uns gegen die rechte Vormacht zu stellen, um sich zurückzuwerfen, einen Platz für Geflüchtete, einen Platz für Leute, die wenig Geld haben, einen Platz für alle Leute, die von diesem Scheißstaat, von diesem Scheißsystem an zweite und dritte Stelle gestellt werden. Im Sündi waren immer alle an der ersten Stelle. Und deshalb brauchen wir das Sündi wieder. Sündi kommt. Könnt ihr euch erinnern? Okay, das war schon mein Redebeitrag. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, wie ihr merkt. Und ich hoffe, wir können das bald ändern. Und ich kann unsere neuen Bierdeckel ins Syndikat bringen. Disco, die hier jeder kennt. Die Band Captain Plasto mit dem Song Schweinedisco und ihre Wahrnehmung über die Veränderung in Berlin. Auch sie traten dort auf dieser Kundgebung, und ihr hörtet eine Live-Aufnahme davon. Ich will jetzt zum Ende der Sendung, denn wir kommen dazu gleich, noch zwei erfreuliche Meldungen bringen. Zum einen hat der Neuköllner Baustadtrat laut einer Meldung vom RBB Online vom 14. August verfügt, dass die Umwandlung in Privatwohnungen in dem Haus des Syndikats der Weisestraße 56 nicht gültig sei, aufgrund neuer Gesetzeslagen. Und Pierce Global Real Estate Unlimited bzw. ihre Briefkastenfirma Firman Properties wird sicherlich überrascht sein, dass sie nach all dem Schrecken, den sie hier über Leute im Bezirk gebracht haben, jetzt mit ihren Profitinteressen nicht weiter fortfahren können. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein juristisches Folgespiel hat. Mal sehen, wie das wird. Wir berichten darüber. Und dann noch zum Schluss auch der Umwandlung von Eigentumswohnungen in der Weisestraße 16. Das ist einige Hausnummern schräg gegenüber vom Syndikat, über die wir hier in der Sendung ja auch schon mehrfach berichtet haben, scheint abgewendet zu sein. Ein Nachbar hielt dort einen Redebeitrag auf der Kundgebung, und den hört ihr jetzt. Ich spreche heute hier für die Bewohner der Häuser Weisestraße 16 und 16a hinter mir. Unsere Häuser stehen an der Gewalt der Herrenstraße. Viele von euch kennen die Häuser, bestimmt durch den davor liegenden Damenzaun und durch die Info- und Plakatwand. Für uns gibt es seit Montag einen Grund zum Feiern. Der neue Eigentümer unserer Häuser hat entgegen aller Erwartungen am Montag eine Abstimmungsvereinbarung unterzeichnet. Vor rund zwei Monaten bekamen wir die Nachricht, dass unsere Häuser verkauft wurden. Wir alle waren über den Verkauf sehr schockiert, und gleichzeitig war vielen aus unseren Häusern nicht klar, was das eigentlich genau heißt. In unserem Fall bedeutete das den Verkauf eines Immobilienunternehmens aus Berlin, die Saarland GmbH. Gehört zu einer Reihe von Immobilienunternehmen, die darauf spezialisiert sind, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Auf der Webseite steht sogar, wir helfen bei den Mieten. So, das Vorgehen scheint ein Muster zu haben. Erst wird ein Mietshaus gekauft, dann kommt eine maximale Mieterhöhung. Parallel dazu beginnen die ersten Baumaßnahmen für Aufzüge, Balkone oder Darausbauten. Und oft wurden die Wohnungen schon als Eigentumswohnung zum Kauf angeboten, auch wenn sie noch gar nicht ungewollt wohnen. Bei dieser Verdrängungspraxis wollten wir nicht mitmachen. Deshalb haben wir beschlossen, uns als Mieterinnen zu organisieren und in unserem Verbleib im Schillerkrieg zu kämpfen. Zusammen mit dem Bezirk Neukölln gucken wir nach einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die unsere Häuser kauft und das sogenannte Vorkaufsrecht wahrnimmt. Schnell war klar, dass der Vorkauf durch den Bezirk schwierig wird. Letztlich scheiterte er an fehlenden Zuschüssen von Seiten des Berliner Senats. Der Spekulationspreis für unsere Häuser war einfach zu hoch. Gleichzeitig klärten wir öffentlich über das Vorgehen der Saarländer auf, so gut es ihnen ging. Und in letzter Minute erreichte uns die Nachricht, dass die Saarländer die sogenannte Abwendungsvereinbarung unterschrieben hat. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Die beste Option wäre die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts gewesen. Die zweitbeste ist tatsächlich die Abwendungsvereinbarung. Die schlechteste wäre weder der Vorkauf noch Abwendungsvereinbarung gewesen, wenn gar nichts passiert wäre. In der Abwendungsvereinbarung verpflichtet sich der Käufer für eine bestimmte Zeit, in der Regel 20 Jahre, nicht in Eigentum umzuwandeln. Da wir die Abwendungsvereinbarung allerdings noch nicht gesehen haben, wissen wir den Zeitraum noch nicht genau. Warum wir da unsere Lagerung, die Abwendungsvereinbarung für unsere Häuser unterzeichnet hat, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, dass sie darüber informiert waren, dass sie uns im Haus organisiert haben. Umso glücklicher sind wir, dass nun eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnet wurde. Wie es scheint, durch den öffentlichen Druck. Im Kampf um unsere Häuser waren wir nicht allein. Von Anfang an bekamen wir eine Reihe von Unterstützungsangeboten aus dem Kiez. Unser Kiez! Das Gefühl, nicht alleine zu sein, hat uns immer wieder Mut gemacht, weiterzukämpfen. An dieser Stelle möchte ich sterbend einen Dank an alle, die uns unterstützt haben, aussprechen. An das Syndikat, an die Lunte, an die Nachbarschaftsgruppe Stiller Kiez, an unsere Nachbarinnen und Nachbarn, die Menschen aus der H48 und alle anderen Häuser, die mit denen wir zusammen gekämpft haben und die für uns auch gekämpft haben. Vielen Dank. Und ich möchte noch kurz sagen. Nochmal, es war Mord, die wir schon am Anfang der Sendung hier in einem kurzen Live-Beitrag von der Kundgebung aus der Neuköllner Weisestraße vom 7. August 2021 gehört haben. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Wer sie nochmal hören möchte oder aber auch die Sendung Freundinnen und Freunden, Bekannten oder sozialen Netzwerken ihres oder seines Vertrauens mitteilen möchte, der findet sie auf unserem Blogseite. Da ist der Podcast in einigen Stunden online. Die Blogseite heißt radioaktivberlin.nostate.net und da findet ihr auch vieles weitere zu dieser Sendung oder zu den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Wir werden gleich noch ein paar Töne von den Rotten Joysticks hören. Für den ganzen Song wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen. Und ganz am Ende den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Denn in jeder Sendung von Radioaktiv Berlin wird der am Ende zu hören sein, bis er endlich frei ist. Er ist seit 1981 als afroamerikanischer Journalist inhaftiert, weil er es gewagt hat, den Mächtigen und den Gewalttätigen, und das sind oft dieselben, den Spiegel vorzuhalten und die Unterdrückten zu Wort kommen zu lassen und das in großen Medien, und dafür haben sie ihn eingesperrt und fertig gemacht. Aber er lässt sich nicht fertig machen und bleibt standhaft, und viele, die sich mit dieser Sendung regelmäßig hier erfreuen, die werden wissen, dass Mumia Abu-Jamal auch im hohen Alter immer noch kämpft für seine Freiheit und die von anderen Menschen. Das wird in einer anderen Sendung hier bei Radioaktiv Berlin wieder Thema sein. Jetzt Rotten Joysticks, macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.